wieder, was du gegeben hast, und zwar alles am Stück. Es ist nicht alles nur Glück. Du bist jung, dumm und denkst, außer dir sind auf dieser Welt nun mal alle verrückt. Ich seh's in deinen Augen, du bist müde und dieser Kampf ist hart. Deine Kraft lässt nach, für dich liegst du schon lang im Sarg. Und es ist dunkel und du findest deinen Weg nicht, doch versuch ihn zu gehen. Und glaub mir, Bruder, alles ist möglich. Die Sonne strahlt auf deinen Kopf und der Herr sieht dich, Gott Allah ist bei dir, hab keine Angst, er liebt dich. Und du fühlst dich verlassen und denkst, keiner versteht dich. Denkst, dies ist Hölle auf Erden, Boy, und du lebst nicht. Öffne deine Augen, blick nach vorne, zerreiß deinen Strick, geh'n Fick, geh fix nach vorne. Und nimm alles mit, Mann, die Welt ist dein. Und bleib ehrlich und wag es nicht, wegen Geld zu weinen. Die Einsamkeit hat dich hart gemacht, du hast gehört, wie sie lachten über dich. Doch die Zeit genutzt und nachgedacht, draußen ist es hell, Homie. Vergeude keine Zeit, zeig dem, wer du bist, nutz dein Können und mach Geld. Homie, hör nicht auf Halbweisheiten und Ratschläge. Leute wollen von dir profitieren, indem sie kommen und Rat geben. Doch denk dran, wo waren sie früher, als du jemand brauchtest? Niemand war an deiner Seite, niemand gab was auf dich. Niemand wartet auf dich, niemand ist so aufrecht, dir zu sagen, dass du was Besonderes bist, und du bist es. Mach dir nichts vor, das Leben ist zwar hart, doch es lohnt so gut zu tun und das jeden Tag. Schenk dein Vertrauen keinen Menschen, die es nicht verdienen. Sei immer da für die Menschen, die dich immer lieben. Denn bald, Babo, bist du für immer fort. Und ob du richtig lagst, siehst du spätestens am Himmelstor.